Fever.

geklatscht. Vier Viertel Tag, jetzt wird mitgemacht. Unfassbar wie unser Superbass. Gute Nacht, wenn wir kommen, dann tut sich was. Samen staunen auf St. Pauli, dicke Buche, Maus und Maui. Ach, denn mir kommt die dicke Welle wie auf Maui, Maui. Lass draußen zu saugen, so fette Raps, ey, kaum zu glauben. Du wirst jetzt da hochgeschickt, sag Bescheid, wenn du oben bist. I'm